Yeah. Tut mir leid, Leute, aber ich bin so, ja. Ich bin nun mal anders als der gesamte Einheitsbrei. Und sag egal, was ihr denkt, Jungs, ich bleib dabei. Komm nicht weg von meinem Stil und meiner Eigenart, an der jeder außer ich selbst schon seine Zweifel hat. Ich steche raus aus dem Rest wie eine spitze Nadel und toppe alle anderen, die so beschissen waren. Ich bin komisch, weil ich immer Witze mache. Du bist komisch, weil du dich bepisst vor Lachen. Ich bin nun mal anders, weil mich anderes geprägt hat. Du bist anders, weil du dein Leben nie gelebt hast. Ich bin vollkommen und du bist einfach ein gar nichts. Ein Sparwitz, der sein Leben einfach nicht klar kriegt. Schaff ich auch nicht? Stimmt, aber ich meister die Lage. Weil ich weiter nichts sage, werd einfach Meister der Lage. Irgendwie geht's manchmal klar, aber manchmal auch nicht. Ja, Glücksspiel, ja, ja, ja, geht manchmal, ja, klar, ja, manchmal, ja, auch, ja, nicht. Ich bin so, egal ob ihr mich mögt oder nicht, und ich bleib so. Ich bleib so, weil ich weiß, dass es richtig ist, dass es richtig ist. Ja, ja, ich bin so, ich bin so, egal ob ihr mich mögt oder nicht, und ich bleib so, weil ich weiß, dass es richtig ist, dass es richtig ist. Ich bin der Typ, der sagt, klar, das erledige ich gleich. Doch dann vergeht die Zeit und ich erledige einen Scheiß. Wer kennt das nicht? Nun ja, von heute auf morgen. Doch irgendwann ist es dann halt bedeutend geworden. Ich bin Einzelgänger, weil die anderen so blöd sind. Nein, ich bin Einzelgänger, weil die anderen nichts gewöhnt sind. Ich stecke Sachen ein, an die kein Mensch denkt, und teile Sachen aus, die kein Mensch kennt. Ich regier über, wenn mir jemand dumm kommt. Wie reagierst du über, etwa ohne Grund? Komm, du bist nicht besser als ich, nicht als Rapper, nicht als ich, und nimm's dir bitte jetzt auf, besser kein Stift. Du bist nicht kreativ und hast sowieso keine Einfälle und auch kein Erfolg, selbst wenn du einen hättest. Ich will keinen Stempel auf die Stirn, ich will Gerechtigkeit, und wenn, dann nur ein Stempel, wenn's auch berechtigt bleibt. Ich bin so, egal ob ihr mich mögt oder nicht, und yeah. Ich bleib so, weil ich weiß, dass es richtig ist, dass es richtig ist. Ja, ja, ich, ja, bin so, ich bin so, egal ob ihr mich mögt oder nicht, mögt oder nicht, und ich bleib so, weil ich weiß, dass es richtig ist, dass es richtig ist. Ich bin so, egal ob ihr mich mögt oder nicht, yeah, und ich bleib so, weil ich weiß, dass es richtig ist, ja, ja, ich, ja, bin so, ich bin so, egal ob ihr mich mögt oder nicht, und ich bleib so, weil ich weiß, dass es richtig ist, dass es richtig ist.